Nach Bowies Helden, Heroes, wieder etwas mehr Anekdotisches. Baby, Baby, wo ist unsere Liebe? Das gab es damals auch auf Deutsch. Aber selbst bei uns hat sich das Original Mitte der 60er Jahre immer noch besser verkauft. Where did our love go? Man ahnt auch, dass Diana Ross als Leadsängerin der Supremes kein Wort verstanden hat und nur tapfer die Lautschrift abgesungen hat. Ich vermute mal, der Engländer Robert Wyatt war etwas textkundiger, als er Spanisch gesungen hat. Er hat das ja mehrfach betrieben und in diesem Zusammenhang immer wieder seine Sympathie für lateinamerikanische Positionen gegenüber den übermächtigen USA ausgedrückt. Dann wäre es ja nur peinlich gewesen, wenn er vom Spanischen überhaupt keine Ahnung gehabt hätte. Robert Wyatt hier mit Yolanda.